Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema nach wie vor, der Griff nach den Sternen, das Universum der Space Music. Am Mikrofon nach wie vor Thomas Elbern. Musik vom gleichnamigen Film Lost in Space, gespielt von der Gruppe Space. Es geht auch in der zweiten Stunde im Soundcheck um Der Griff nach den Sternen, das Universum der Space Music. Eine besondere Rolle kommt da David Bowie zu. Im Laufe seiner Karriere hat er immer wieder Songs über Astronauten und Raumfahrt geschrieben. Mal fuhr er auf dem Gemini-Raumschiff, mal transformierte er sich komplett in die Rolle des Außerirdischen, der auf seinen Planeten nicht mehr zurück konnte. Oder er war halt Major Tom in Space Oddity, der zum ersten Mal die Schwerkraft erlebte. Space Oddity, David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check. check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. And I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Dem Engländer Jazzman ist im Laufe seiner Karriere nur ein einziger Hit geglückt. Dafür war der aber ganz oben in den Hitparaden, in den Charts. Der Space Music ist ihm ein Dauerplatz sicher für den folgenden Song. Die Rede ist von seinem Projekt Babylon Zoo und dem Song Spaceman aus den 90ern. Fiese Aliens auf Weltzerstörungskurs. Space man, I always wanted you to get into space man. SOS aus dem Weltall. Filmmusik aus dem, wie man unschwer erkennen konnte, Perry Rhodan-Film SOS aus dem Weltraum aus den 60er Jahren. Wenn es um Space Music geht, dann darf Vangelis nicht fehlen. Gerade sein Album Albedo 0.39 ist eine komplette Reminiszenz an die Raumfahrt und die Weltraumforschung. Songs wie Pulsar wurden dann auch richtige Synthesizer-Hits, aber das Titelstück Albedo 0.39 ist bis heute unerreicht. Albedo, das ist das Rückstrahlvermögen einer bestimmten Oberfläche. Albedo 0.39 beschreibt den Wert der Erde, während zum Beispiel die Venus einen höheren Wert erreicht. So viel zur Theorie. Hier die musikalische Umsetzung von Vangelis. Maximum distance from the sun, 94,537,000 miles. Minimum distance from the sun, 91,377,000 miles. Mean distance from the sun, 92,957,200 miles. Mean orbital velocity, 66,000 miles per hour. Orbital eccentricity, 0.017. Obliquity of the ecliptic, 23 degrees, 27 minutes, 8.26 seconds. Length of the tropical year, equinox to equinox, 365.24 days. Length of the sidereal year, fixed star to fixed star, 365.26 days. Length of the mean solar day, 24 hours, 3 minutes, 56.555 seconds in mean solar time. Length of the mean sidereal day, 23 hours, 56 minutes, 4.091 seconds in mean solar time. Mass, 6,600 million, million, million tons. Equatorial diameter, 7,927 miles. Polar diameter, 7,900 miles. Oblateness, 1/298. Density, 5.41. Mean surface gravitational acceleration of the rotating Earth, 32.174 feet per second per second. Escape velocity, 7 miles per second. Dass Besucher von anderen Planeten nicht immer freundlich zu uns Menschen sein müssen, bekommen wir gerade wieder in der Wiederverfilmung von Krieg der Welten mit Tom Cruise zu sehen. Und wie die feindlichen Außerirdischen so klingen könnten, das führen uns die englischen Mystery Men eindrucksvoll auf ihrem Album Everything But an Answer vor. Der Song heißt Space Attack. Einer der wohl verrücktesten und vielleicht sogar extraterrestrischen Typen in diesem Universum ist der Legendary Stardust Cowboy. Den würde man mit seinem verrückten Hilly-Billy-Sound nicht gerade in einer Sendung über Space Music vermuten, doch auf seiner CD Retro Rocket Back to Earth taucht der flinke Cowboy schnell am Horizont auf, um dann so bald wieder zu verschwinden. Das ist Space Music der besonderen Sorte. Legendary Stardust Cowboy mit Stealth Cowboy. Let her rip. Let her rip, let her rip. Let that baby rip. There comes his horse across the plain. He's kicking up dust on the terrain. More or less the horse is riderless. You can't see him 'cause he's a stealth cowboy. He's a stealth cowboy. There's a batch of thunderheads in the sky. It may sound like a bang, but it's a herd of wild mustangs being led by a riderless horse. So fast. If you blink once, it's gone. He's a stealth cowboy. He's a stealth cowboy. A witch you can never see. Witch you can never. Space Music der besonderen Sorte, das produziert das französische Duo Air. Auf ihrem Erfolgsalbum Moon Safari gibt es einen Klassiker nach dem anderen. Vor allen Dingen die Hymne an alle Sternengucker ist drauf. Kelly, Watch the Stars. Hier sind Air. Bye. Peter Thomas mit seinem Soundorchester hat sich besonders um die Space-Musik verdient gemacht. Viele von seinen Songs haben so einen Science-Fiction-Aspekt. Und da es sich um einen Big-Band-Sound handelt, hat das eine ganz andere Klasse als die 25. Formation, die zu Hause am Synthesizer sitzt und sich in fernen Dimensionen wähnt. Vor allen Dingen der Soundtrack zur Raumpatrouille Orion hat's echt in sich. Wir hörten daraus Peter Thomas Soundorchester mit Lonesome Astronaut. Wenn es eine Space-Musik-CD von der Kölner Gruppe Ken gibt, dann ist es Future Days. Die erschien 73 und hatte den Moonshake an Bord. Während heute viele Beziehungen praktisch im Internet, in Chats oder in Flirtlines beginnen, hatte Arcane schon in den 80ern die Vision einer Liebe, wo die Partner Planeten entfernt wohnen. Aufgegriffen wurde dieser Song dann von der französischen Band Tahiti 80, die ihn dann richtig poppig gestaltet haben. Interplanetare Beziehungen sozusagen. A Love from Outer Space. Hier ist Tahiti 80. Space Express to meet the girl in the starstruck dress. And dress me now more than I could ever guess. I just can't wait for a caress. She comes from the Milky Way. She came to us on my birthday. We worked out hard to communicate, to say hi and I say sha-la-la-la. Vor Schluss nochmal ein kleiner Ausreißer in Sachen Space Music. Das amerikanische Duo Suicide sang schon 1977 von der Rocket USA. Und da die beiden New Yorker ziemlich anti-amerikanisch eingestellt waren, verhieß diese Rakete, wenn die plötzlich am Horizont auftauchte, nicht wirklich was Gutes. Suicide mit ihrem Klassiker Rocket USA. The sky will be First-hand description of the surface of the moon from the moon. Be advised that a lot of the rock samples out here, the hard rock samples, have what appear to be vesicles in the surface. Das war's auch schon fast in diesem Soundcheck. Der letzte Song kommt vom Sampler Space Night, der gleichnamigen Sendung. Wir hören The Herbalizer mit Moon Sequence. Thomas Elbern verabschiedet sich jetzt schon mal und wünscht noch eine spacige Nacht. Thank you.